Abschnitt 15 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Schlafkamerad, zweiter Teil. Dr. Wickendorf aus Wien, sagte der Fremde, ohne von seinen Papieren aufzusehen. Aus Wien? I sehen Sie einmal an, rief der Kommerzienrat, von einem neuen Gedanken ergriffen. Ich habe in der Tat schon einmal daran gedacht, nach Wien zu reisen, um... das träfe sich ja wirklich ganz ausgezeichnet und könnte als ein gütiger Wink der Vorsehung gelten, die uns hier so glücklich zusammengeführt. Darf ich mir eine Frage an Sie erlauben? Was wünschen Sie? Fragte der Fremde langsam über das Licht hinwegsehend, erstaunte aber nicht wenig, als sein Schlafkamerad, der vom Sofa aufgestanden war, mit niedergebeugtem Kopfe, als wenn er ihn hätte widderartig vom Stuhle stoßen wollen, auf ihn zukam. »Bitte fühlen Sie einmal hierher«, sagte der Kommerzienrat, als er dem Fremden so nahe gekommen war, dass dieser schon von seinem Stuhle aufspringen wollte, indem er ihm den niedergedrehten Kopf hinhielt und mit seinem rechten Zeigefinger in die Nähe seines Scheitels deutete. »Tun Sie mir die Liebe und fühlen Sie einmal hierher.« »Aber was wollen Sie nur?« »Hierher, wenn ich bitten darf, noch ein wenig mehr rechts. So, das ist der Platz. Fühlen Sie da nichts?« »Nein.« »Gar nichts? Keine Erhöhung?« »Nein, eher ein Loch«, sagte Dr. Wickendorf. »Sie haben sich wohl im Heraufkommen an die Treppe gestoßen?« Der Kommerzienrat stöhnte tief auf. »An die Treppe gestoßen«, wiederholte er seufzend. »Gebe Gott, es wäre weiter nichts als das. Aber ich wollte schon lange einmal einen der berühmten Wiener Ärzte konsultieren, und das Schicksal scheint mir jetzt günstig zu sein. Meine Leber ist nämlich 3 Zoll zu groß«, fuhr der Kommerzienrat, als ihn der junge Mann unterbrechen wollte, rasch fort. »Ich leide an einer speckigen Entartung der Leber, die ich an Rippen, Zwerchfell und Magen anstoßen fühle. Das Schlimmste aber dabei, was mir mein Hausarzt nicht zugestehen will, ist eine damit in Verbindung getretene, früher operierte Balggeschwulst.« »Herr, tun Sie mir den Gefallen und seien Sie still«, rief Dr. Wickendorf, indem er ein Gesicht schnitt, als ob er Aloe verschluckt hätte. »Ich kann so etwas nicht hören. Es wird mir immer gleich übel.« »Übel«, rief der Kommerzienrat, »ein Arzt und übel werden? Fühlen Sie nur hier. Die Balggeschwulst war etwa von der Größe eines Taubeneis, leicht beweglich unter den Fingern und...« »Aber was geht das mich an?« rief der junge Mann im Ekel abgewandt. »Ich bin ja doch kein Arzt, dass Sie mich mit solchen höchst fatalen Dingen quälen.« »Kein Arzt?« rief der Kommerzienrat wirklich überrascht. »Sagten Sie denn nicht selber, dass Sie ein Doktor wären?« »Ich bin Doktor der Philosophie, aber kein Arzt«, brummte der junge Mann ärgerlich vor sich hin. »Oh, da bitte ich 1000-mal um Entschuldigung«, sagte der kleine Mann sehr erschreckt und glitt, während der missverstandene Doktor über seinen Skripturen weiterbrütete, in seine Sofaecke zurück. Es wurde ihm aber unheimlich, auch vielleicht langweilig, dem stillen, düsteren Gesellen gegenüber so dazusitzen und nicht einmal von seiner Leber reden zu dürfen. »Doktor«, kein Mensch sollte eigentlich die Erlaubnis bekommen, sich Doktor nennen zu dürfen, wenn er nicht wirklich Arzt ist. Denn das muss ja zuletzt eine sträfliche Konfusion geben. Und der Mensch hatte gar kein Gefühl für anderer Leiden, setzte er in seinen Gedanken, dabei ernstlich mit dem Kopfe schüttelnd hinzu. Ekelt sich, wenn ihm ein Mitmensch das erzählt, was ihn drückt, und ist noch grob dazu. Ich werde zu Bette gehen. und mit einem tief aus der Brust heraufgeholten Seufzer beschloss er, diesen guten Vorsatz auch augenblicklich auszuführen. Das Bett war gut, das Deckbett ein wenig schwer und warm, das ließ sich nicht ändern. Warum lag er in fremden Betten herum, da er zu Hause ein besseres hatte? Wenn er nur jetzt wenigstens einschlafen konnte, die Versäumnisse und Schrecken der letzten Nacht in etwas nachzuholen. Großer Gott, was hatte er nicht alles in den letzten 48 Stunden erlebt? Und wo befand er sich jetzt? Er löschte das Licht aus, dass er den unbehaglichen fremden Platz nur gar nicht länger zu sehen brauchte, und wollte sich dann mit einem höflichen Gute Nacht für seinen Stubengefährten auf die rechte Seite drehen, aber das andere Licht brannte noch, und mit einem brennenden Lichte im Zimmer war er nun einmal nicht imstande einzuschlafen. Es ging nicht, er mochte noch so müde sein. Wollte denn der Mensch die ganze Nacht durchlesen? Der Kommerzienrat warf sich eine ganze Stunde lang im Bette herum, an Einschlafen war nicht zu denken, und sein Stöhnen machte endlich den Fremden ebenfalls aufmerksam. »Sie können nicht schlafen«, sagte dieser, den Kopf halb nach ihm herumdrehend. »Mein Herr Doktor, wenigstens nicht, solange ein Licht im Zimmer brennt«, erwiderte der Kommerzienrat, fest entschlossen, seinen neuen Quäler wenigstens wissen zu lassen, was ihn beunruhigte. Dr. Wickendorf hatte die Anspielung gar nicht gehört oder nicht verstanden, denn er las ruhig weiter, und nur das erneute Stöhnen des Schlaflosen weckte ihn endlich wieder aus seinem Brüten. »Mein lieber Herr«, sagte er mit einem tiefen Seufzer von seinen Schriften aufsehend, indem er sich ganz nach dem Bette des anderen umdrehte. »Apropos, Sie haben mir noch nicht einmal Ihren Namen genannt.« »Mahlhuber«, stöhnte der Kommerzienrat. »Ah, mein lieber Mahlhuber, wie es scheint, können Sie doch nicht einschlafen.« »Wenigstens nicht, solange das Licht brennt.« »Da wären Sie vielleicht nicht abgeneigt«, fuhr der Doktor, ohne auf den Einwand zu hören, fort, »mir Ihre Hilfe in einer sehr schwierigen Sache angedeihen zu lassen.« »Meine Hilfe«, sagte der Kommerzienrat, sich erschreckt in seinem Bette emporrichtend, »mein lieber Herr Doktor, ich kann mir selber nicht helfen und denke gar nicht daran, mich in die Affären anderer Leute weiter hineinzumischen, als ich schon, vollkommen gegen meinen Willen, hineingeraten bin. Wenn Sie mir nur erlauben wollten, dass ich...« »Ich verlange nichts von Ihnen als Ihren Rat«, sagte der Doktor, ohne auf die Einsprache weiter Rücksicht zu nehmen. »Sie sollen nicht die geringste Verantwortlichkeit dabei übernehmen. Ihr Name wird nicht einmal genannt. Nur, wie schon gesagt, Ihren Rat wünschte ich, denn ich habe es schon oft gefunden, dass das Urteil eines vollkommen unbefangenen, ruhigen Mannes manchmal mit Leichtigkeit und spielend das Rechte trifft, während wir armen Sterblichen uns umsonst abmühen, ein glückliches, befriedigendes Resultat auf irgendeine künstliche Weise herbeizuführen. Es betrifft Leben und Tod eines Menschen, der die scheußlichsten, nichtswürdigsten Verbrechen...« »Leben und Tod?« rief der Kommerzienrat erschreckt. »Bitte unterbrechen Sie mich nicht«, sagte der Doktor, die Hand dabei gegen die entfernte leere Zimmerecke ausstreckend und mit hohlem, aber begeistertem Tone fortfahrend, »der die scheußlichsten, nichtswürdigsten Verbrechen unter dem Mantel christlicher oder vielmehr geheuchelter Frömmigkeit begangen, sich in Familien eingeschlichen und die Töchter verführt, sich in Geschäfte gedrängt und die Firmen ruiniert, sich an Reiche gehängt und sie ausgesogen hat, bis sie in Verzweiflung einem raschen Tode in die Arme sprangen oder in Elend und Siechtum ihrem Grabe entgegenwelkten. Der letztvorkommende Fall ist der furchtbarste, und ich weiß noch nicht, was die Folgen sein werden. Nach unseren moralischen Gesetzen kann ein solcher Verbrecher nicht frei ausgehen, und doch ist er nicht zu fassen. Doch hat er sich bis jetzt schlau allem zu entziehen gewusst, was den Gerichten auch nur den geringsten Halt an ihm bieten konnte. »Das muss ja ein ausgefeimter Schurke sein«, rief der Kommerzienrat, halb in dem Wunsch, sich mit dieser Bemerkung wieder unter seine Decke zurückziehen zu können und die Unterhaltung damit für heute abgebrochen zu haben, halb aber auch in gerechter staatsbürgerlicher Entrüstung über ein solches Scheusal, das unter dem Deckmantel der Religion Jammer und Elend in der Welt säte und nun noch dazu von der weltlichen Gerechtigkeit, trotz erwiesener Schuld, nicht erfasst und zermalmt werden konnte. »Darf ich Ihnen diese Aufzeichnungen vielleicht einmal vorlesen?« sagte der Doktor jetzt wieder, einen freundlichen Blick auf den Kommerzienrat werfend. »Wenn Sie die Triebfedern von des Verbrechers Charakter erst einmal hieraus kennenlernen, werden Sie eher imstande sein, ein Urteil zu fällen. Ich fürchte, der liebe Gott selber wird einen Blitz oder eine furchtbare Seuche oder etwas derartiges über den Menschen schicken müssen, ihn zu bestrafen. Denn auf andere Art sehe ich nicht, wie ihm beizukommen ist. Das letzte Verbrechen müsste denn klar bewiesen werden und gegen ihn zeugen. Aber ich sollte doch denken, die Polizei müsse da imstande sein, ihn zu überführen«, rief der Kommerzienrat. »Wofür ist sie denn da?« »Sie werfen da eine schwierige Frage auf«, lächelte der Doktor, »aber Sie werden mir selber recht geben, wenn Sie einmal die Einzelheiten gehört haben.« »Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich?« sagte der Kommerzienrat, vergebens bemüht, in seiner dunklen Ecke das Zifferblatt der einen Uhr zu erkennen. »Oh, es ist kaum 10 Uhr. Wir haben noch Zeit genug zum Schlafen. Ich bitte Sie aber jetzt, den einzelnen Punkten aufmerksam zu folgen. Sie werden über ein solches Gewebe von Bosheit erstaunen.« Der Kommerzienrat wollte noch eine Einwendung machen. Es war 10 Uhr und die Zeit für ihn zur Ruhe, die, wenn er sie überschritt, sich am andern Tage unrettbar an ihm strafte. Aber er schämte sich auch einer so furchtbaren Notwendigkeit gegenüber, wo es sich um die Bestrafung oder Entdeckung eines wirklich gefährlichen Menschen handelte, gleichgültig zu scheinen, fühlte noch einmal nach Leber und Kopf, seufzte tief und schmerzlich auf und sagte dann endlich resigniert: »Nun gut, Herr Doktor, wenn sich die Sache wirklich so verhält, so fangen Sie in Gottes Namen an. Es wird doch nicht so sehr lange dauern.« »Kaum eine halbe Stunde«, lautete die wenigstens in dieser Hinsicht tröstliche Antwort, und der Doktor putzte sein Licht, räusperte sich, trank einen Schluck Bier aus dem neben ihm stehenden Glase, stützte den Kopf wieder in die linke Hand und begann. Ende von Abschnitt 15. Gelesen von Klaus Missfeld.